Schon dieses Geständnis bricht dem angeblichen Zeitgenossen Einhard den Hals. Einhard will sich bemüht haben, Näheres über Karls Geburt und Jugend zu erfahren, aber er hat zu seinem Leidwesen nichts Schriftliches darüber auffinden können, auch hat er keinen mehr am Leben getroffen, der ihm Auskunft hätte geben können. Wie sollte Einhard denn auch vor dem Tode des Kaisers, als noch Personen, die Aufklärung geben konnte, am Hofe lebten, nie einmal nach dergleichen Dingen gefragt haben? Hat er so wenig Interesse an dem verehrten Freund und Kaiser, dass ihm dessen Jugendschicksale völlig gleichgültig waren? Und sollte er nicht doch ungefragt etwas über den jungen Karl von den älteren Hofleuten erzählen gehört haben? Hatte nicht Karls Mutter, die doch bis zum Jahre 783 gelebt haben soll, hatte überhaupt keiner, der über die Umstände der Geburt und der Jugend des großen Kaisers durch persönliches Miterleben unterrichtet war, der jüngeren, wissensdurstigen Generation von dem jungen Königssohne erzählt? Hatte wirklich keiner der Hofleute und Freunde des Kaisers sich von der Mutter wenigstens das Jahr und den Ort der Geburt ihres Sohnes sagen lassen? Und wenn ja, sollte dieser also Gelehrte keinem anderen am Hofe von diesem Wissen erzählt haben? Ich frage noch einmal, sollte ein Mann, der wie Einhard jahrelang am Kaiserhofe lebte, ohne jede Kunde von den Lebensumständen des jungen Karls geblieben sein? Und wenn Einhard vor des Kaisers Tode von dergleichen Dingen nichts vernommen hatte und nichts hören wollte, sollte man ihm wirklich, als er endlich Nachfrage hielt, am Hofe keinerlei, man beachte wohl keinerlei Auskunft, nicht einmal über Jahr und Ort der Geburt habe geben können? Ich erkläre eine derartige Unwissenheit am Hofe für glattweg unmöglich. Der Verfasser der Biografie, der eine Unwissenheit in diesen Punkten bekennen muss, kann nie und nimmer in der Nähe und am Hofe Karls des Großen gelebt und gewirkt haben. Die Spatzen auf den Dächern hätten ihm sonst das richtige Liedlein singen können. Dagegen war es für die spätmittelalterlichen Geschichtsfabulisten ein Akt weiser Vorsicht, sich bezüglich dieser heiklen Punkte dumm zu stellen, denn wie so oft, so ist auch an dieser Stelle der chronologische Bau des erdichteten Geschichtsromans aus den Fugen gegangen. Die Geschichtsquellen, die das Geburtsjahr des Kaisers nennen, bieten drei Zeitpunkte zur Auswahl, nämlich die Jahre 742, 743 und 747. Der Pseudo-Einhard weiß ferner nicht die Dauer der Regierungszeit Karls. In Kapitel 15 spricht er von 47 Jahren, die er regierte. Diese Zahl ist falsch, denn Karl regierte nach der echten Überlieferung nur 45 Jahre und 4 Monate. Das Tollste aber ist, dass die richtige Regierungszeit des Kaisers überhaupt kein Mensch am Hofe wusste und in Erfahrung bringen konnte. An dem Hofe, an dem die gelehrtesten Historiker der Zeit gelebt haben sollen. Einhard berichtet nämlich in Kapitel 31 auf einem vergoldeten Bogen über des Kaisers Grab in der Marienkirche in Aachen sei folgende Inschrift zu lesen. Hier unten liegt der Leib Karls des großen und rechtgläubigen Kaisers, der das Reich der Franken herrlich vergrößert und 47 Jahre hindurch glücklich regiert hat. Er starb als ein 70er im Jahre des Herrn 814 in der 7. Indiktion am 28. Januar. Die falsche Angabe der Regierungsdauer hätte also sogar das Grabmal Karls des Großen geziert. Wenn man sich noch über etwas wundern kann, so ist es die Tatsache, dass die offiziöse Grabschrift das Datum des Todes ganz richtig anführt. Auch über die Regierungszeit des Karlmann hat Einhard nicht das Richtige in Erfahrung bringen können, denn er sagt hierüber, Karlmann war, nachdem er 2 Jahre mit seinem Bruder gemeinschaftlich die Herrschaft geführt hatte, einer Krankheit erlegen. Was nicht stimmt, denn nach echter Tradition regierte Karlmann 3 Jahre und 2 Monate. Nach Einhard in Kapitel 18 gebar Karls Gemahlin Hildegard ihm 3 Söhne und 3 Töchter. Paulus Diakonus berichtet jedoch, Hildegard habe dem Kaiser 9 Kinder, 4 Knaben und 5 Mädchen geschenkt. Simson, sucht die Angabe Einhards durch die Erklärung zu rechtfertigen, Einhard rechnet nur die Bertrada überlebenden Kinder Karls von Hildegard, wovon jedoch bei Einhard nichts steht. Ganz aus den Fingern gesogen sind die Angaben Einhards über die Teilung des Reiches. Einhard stellt diesen Hergang in einer Weise dar, welche zeigt, dass er darüber nicht recht Bescheid wusste und die keinen Glauben verdient. Er erzählt, nach Pipins Tode seien die Franken zu einer allgemeinen Reichsversammlung zusammengetreten und hätten beide Brüder als Könige eingesetzt, so zwar, dass beide den Reichskörper gleichmäßig untereinander teilen. Karl denjenigen Teil erhalten sollte, den einst ihr Vater Pipin, also Neustrien, Burgund und die Provence, Karlmann jenen, welchen damals ihr Oheim Karlmann empfangen hatte, also Austrasien, Alemannien und Thüringen. Den wahren Hergang erzählt der vierte Fortsetzer Fredegars. Danach nahm Pipin selber in seiner letzten Lebenszeit die Verteilung des Reiches unter seine beiden Söhne unter dem Beirat seiner Großen vor. Nach diesem Berichterstatter hat nun Karl Austrien erhalten, Karlmann aber Burgund, Provence, Gothien, Elsass und Alemannien, wobei merkwürdigerweise diesmal Neustriens und Thüringens keiner Erwähnung geschieht. Urkundliche Angaben bestätigen wenigstens in Bezug auf Elsass und Burgund, dass der Fortsetzer des Fredegar im Rechte ist, denn die wenigen aus jenen Jahren erhaltenen Urkunden für diese Gebiete rühren alle von Karlmann her. Dass sich Einhard nicht hätte über den wahren Sachverhalt orientieren können, ist völlig ausgeschlossen. Wie ist es ferner denkbar, dass Einhard mit seiner bewussten oder unbewussten Unwahrheit in seiner Biografie Karls ungerügt durchgekommen ist? Ergötzlich ist, wie Einhard die doppelte Buchführung handhabt. Im 30. Kapitel berichtet er, Karl starb im 72. Jahre seines Alters. Im 31. Kapitel erzählt er von dem Grabbogen, auf dem gestanden haben soll, er, also Karl, starb als ein 70er. Einen Widerspruch merkt Einhard natürlich ganz und gar nicht.